Der Dschihad als Möglichkeit, die Weltordnung zu destabilisieren. Ausgeheckt im Auswärtigen Amt in Berlin. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. This is 日本よりこんにちは。バルセロナのコントラバンド FM91.4 は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 Bon dia des de Catalunya, amb molta passió, felicitats a Contrabanda FM 91.4, a Ciutat Comtal i Niemann's Land, 25 anys de llibertat a les zones. Guten Morgen, 25 Jahre Contrabanda, 25 Jahre Freies Radio hier in Barcelona. Aus diesem Anlass und nicht nur aus diesem grüße ich alle Arbeiter, Taxifahrerinnen, Müllmänner, Lehrerinnen, Ingenieure, Bäcker, Schusterinnen, Busfahrerinnen, Sozialarbeiter, Kindergärtnerinnen, Reinemacherfrauen und Hausmänner. Ich grüße alle Verkäuferinnen und Kellner, alle Radiosprecher und Schlagersängerinnen, alle Schauspieler und Lkw-Fahrerinnen, alle Fabrikarbeiter und alle Bauarbeiter. Ich grüße die Sekretärinnen weltweit, die Maler, die Ärztinnen und Krankenpfleger, die Förster und Fischer, die Rezeptionisten, die Liedermacher, die Hip-Hopper und die Rock-Gitarristen. Ich grüße die Poeten, die Köche und die Matrosen, die Pianistinnen und Hörerinnen und Hörer. Seien Sie alle willkommen zu einem neuen Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4 hier in Barcelona, in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens. Das Spiel heißt, das ich Ihnen vorschlagen möchte, der Wiederkehrer. Man spielt es so. Nimm die Welt und betrachte sie, als wärst du gestern gestorben, aber heute noch einmal da, für einen einzigen Tag. Spiele das so lange, bis es noch wirkt. Danach suche dir ein anderes Spiel. Terezia Mora, das Ungeheuer. Und noch einen Spruch möchte ich Ihnen mitgeben für den heutigen Tag und für das Wochenende von Friedrich Rückert. Den Spruch »Erkenne dich« sollst du nicht übertreiben. Lass immer unbekannt dir in dir etwas bleiben. Friedrich Rückert aus »Die Weisheit der Brahmanen«, ein Lehrgedicht in Bruchstücken, geschrieben zwischen 1836 und 1839. We'll be right back. Niemandslandgeschichte. Dschihad im Namen des Kaisers. Der Autor Steffen Kopetzky erzählt, wie Deutschland vor 100 Jahren einen heiligen Krieg der Muslime anzetteln wollte. Es war ein wolkenloser Tag in Berlin, dieser 16. September 1914, der Tag, an dem Deutschland in den Heiligen Krieg zieht. Der bayerische Oberleutnant Oskar Niedermayer ist eigens von der Westfront wegbeordert worden für einen Termin im Auswärtigen Amt. Man hat Großes mit ihm vor. Niedermayer, der vor dem Ersten Weltkrieg Vorderasien bereist und Persisch studiert hatte, soll eine geheime Expedition anführen. Der Auftrag, sich bis nach Afghanistan durchzuschlagen. Um den dortigen Emir, einen der mächtigsten Führer der islamischen Welt, zu überreden, an der Seite Deutschlands in den Krieg einzutreten. Es ist ein weitgehend vergessener Plan, so verwegen wie verstiegen. Der Autor Steffen Kopetzky war 2003 während einer London-Reise zufällig auf eine britische Darstellung der Niedermeyer-Henting-Expedition gestoßen. The Plot to Bring Down the British Empire. Er war elektrisiert. Ein deutsches Himmelfahrtskommando stand am Anfang einer Entwicklung, die im Kampf der Kulturen, im zentralen weltpolitischen Konflikt unserer Zeit gipfelte. Der Dschihad als Möglichkeit, die Weltordnung zu destabilisieren, ausgeheckt im Auswärtigen Amt in Berlin. Das musste ich erst mal begreifen, sagte Kopetzky. Was er nicht ahnte ist, dass ihn dieser Plot 10 Jahre lang beschäftigen würde. Akribisch ist Kopetzky den Spuren der deutschen Agenten nachgegangen, hat gelesen über den Ersten Weltkrieg, die Geschichte des Islam, das deutsche Engagement. Sein Faktenwissen hat er verarbeitet in einem 730-Seiten-Buch, einem glänzend geschriebenen Roman, der zugleich Abenteuergeschichte und weltpolitische Chronik ist. Genre-Literatur und kulturgeschichtliche Abhandlung. Eine Kreuzung aus Karl May und Tausend und einer Nacht. Prall, überbordend, ironisch, lehrreich. Der Titel des Buchs, Risiko, verweist auf ein Brettspiel, das an den wenigsten der in den 1960er und 70er Jahren Geborenen vorbeigegangen sein dürfte. Es geht dabei darum, eigene Kampftruppen so einzusetzen, dass man am Schluss die ganze Welt beherrscht. Die Militärs in Kopetzkys Roman, allen voran Marineoffizier Karl Dönitz, ja, der spätere Hitler-Vertraute und Großadmiral, nutzten ein ähnliches Spiel, um ihre Strategien auszutüfteln. Sie spielen im Kleinen um Sieg und Niederlage, erklärt Kopetzky, und bestimmen damit über die ganze Welt. Nicht zufällig nennen Historiker den Konflikt um Zentralasien The Great Game, das große Spiel. Besonders geschickt stellt sich an Dönitz' Spielbrett ein junger Funker namens Sebastian Stichnote an und macht deshalb schnell Karriere. Stichnote, die erfundene Hauptfigur des Romans, dient zu Kriegsbeginn auf der SMS Breslau, einem Schlachtschiff der kaiserlichen Marine. Die Breslau beschießt am 4. August 1914 Böhne im Norden Algeriens und flieht danach gemeinsam mit dem Kreuzer Göben vor der britischen Flotte durch die Dardanellen nach Konstantinopel. Ein Kabinettstück, das zur Legende wird und das Winston Churchill später die wichtigste Seeoperation des Ersten Weltkriegs nennt. Die beiden Schiffe werden danach an das Osmanische Reich übertragen, als eine Art Mitgift dafür, dass der Sultan an der Seite der Mittelmächte in den Krieg zieht. Die meisten deutschen Seeleute bleiben an Bord, nun unter dem Halbmond als Flagge und in osmanischer Uniform samt Fes, der traditionellen Kopfbedeckung. Für Funker Stichnote aber geht der Krieg zu Land weiter. Mit Oskar Niedermeyers Expedition macht er sich auf nach Afghanistan, um den Emir als Verbündeten für den deutschen Kaiser zu gewinnen. Die Deutschen wollten den Islam als Waffe benutzen, erklärt Kopetzky. Der Plan dafür stammte vom Kölner Max von Oppenheim, der im Auswärtigen Amt die Nachrichtendienststelle für den Orient leitete und zuvor an der deutschen Botschaft in Kairo diente. Seine Aufwiegelungspläne legte er in einer Denkschrift zur Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde nieder. Der muslimische Fundamentalismus, die Forderung zurückzukehren zu der vom Propheten beschriebenen Lebensweise, sei zwar älter, sagt Kopetzky. Die Deutschen aber haben die Sprengkraft dieser Ideen erkannt und versucht, sie für ihre Zwecke auszunutzen. Die Niedermeyer-Hentig-Expedition wird allerdings zur Höllenfahrt durch Wüste und Wirrnis. Sie endet in Blut, Elend, Enttäuschung. Der Emir lehnt den Antrag der Deutschen ab, er will Neutralität wahren. So faktenreich Kopetzky erzählt, am Schluss erlaubt er sich die Freiheit, die Weltgeschichte umzuschreiben. Was wäre gewesen, wenn sich die Afghanen tatsächlich erhoben und befreit hätten? Mir geht es darum, eine andere Möglichkeit aufzuzeigen, wie der Erste Weltkrieg hätte enden können, erklärt er. Einige der Probleme, die uns heute plagen, wären uns womöglich erspart geblieben. Durch diese andere Version ist vielleicht erkennbar, was damals alles vermurkst wurde. Der Autor des Buches Risiko heißt Steffen Kopetzky, 1971 geboren. Das Buch Risiko ist erschienen im Verlag Klett Cotter. Er hat 10 Jahre lang daran gearbeitet. Dschihad im Namen des Kaisers, eine Niemandslandlesung. Der Schaffner an. Sie werden jetzt gezwungen zu lachen. Du zählst zu Haus die falschen Tränen, die ich dir als Souvenir gelassen hab. Uns hat niemand gezwungen, nicht zum Glück und nicht zum Lachen. Wir sind erwachsene Menschen und können machen, was wir machen. Wir bauen Häuser aus Stahl und Beton, doch leben im Kartenhaus. Ich zerdrück meine Hoffnung wie ein gebrauchtes Tempo, schmeiß sie weg aus den Augen, aus dem Sinn. Und nur wenig bleibt zurück, ein kleines Kästchen Schmuck. Der gefälschte Cartier-Ring, die Kette da aus Rom, mittendrin eingeschweißt, ein letztes Kondom. Der Wind pfeift durch die Fenster, der Hinterhof, der singt. Kannst du mir etwas zeigen, was nicht zum Himmel stinkt? Die Gedanken treiben Blüten wie das Unkraut auf dem Feld. Während du noch nachdenkst, teilen andere die Welt. Und nur wenig bleibt zurück, ein kleines Kästchen Schmuck. Der gefälschte Cartier-Ring, die Kette da aus Rom, mittendrin eingeschweißt, ein letztes Kondom. Als der Zug die Stadt erreicht, die jetzt meine Heimat wird, ist es draußen schon stockfinster und dunkel. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda, unser alternatives Radio hier in Barcelona. Alternativ, frei, nicht kommerziell und selbstverwaltet. Also freier geht's nun nicht mehr und finanziell unabhängig. Was will man mehr in dieser Welt der Abhängigkeiten, der Kommerzialisierung, der Unfreiheiten? Da gibt es diese Insel Radio Contrabanda. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen, genau deshalb bin ich hergekommen heute Morgen. Wie geht's? Was gibt's Neues? Zuerst mal, was wie immer ist, sind die Touristen auf der Straße, wenn du hierher kommst, zum Plaza Real, zu Radio Contrabanda. Also ganz klar, eindeutig sehr viel mehr Touristen als Einheimische. Und es kommt natürlich daher, die Spanier, wissen wir, die sind faul, die wollen nicht arbeiten, die waren gestern Abend wieder auf der Fete und müssen jetzt ausschlafen. Also so erklärt man die Überzahl der Touristen. Und dann gibt's ja jetzt auch wieder in der Touristenklasse solche und solche. Ne? Das sind dann zum Beispiel die Japaner, nehmen wir mal die. Ne? Was haben die für einen Gesichtsausdruck? Und Friede, Freude, Eierkuchen, lachen immer, machen Selfies und fotografieren andere Objekte. Und dann ein paar Leute von hier sind auch dabei, also Katalanen besonders, ne? Die sehen schon weniger glücklich aus. Und was denke ich dann dabei? Ja, wahrscheinlich denken wieder an ihren Prozess auf ihren Weg zur Unabhängigkeit, wo es auch nicht so richtig vorangeht. Also die sehen schon so leicht besorgt aus. Ne? Und dann die Deutschen, da nicht viel anders wie die Japaner, die deutschen Touristen, ebenfalls Selfies und so, aber so sehr glücklich sehen sie auch nicht aus. Jetzt, was könnten die für Probleme haben? Wahrscheinlich nicht Unabhängigkeit, aber Ausländer, die uns überschwemmen in Deutschland, diese Immigranten da, ja, denken natürlich gar nicht dran, dass sie selber auch Ausländer sind in dem Moment, wo sie hier in Barcelona sind. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, wenn jetzt die anderen mich angucken, was sehen die da in meinem Gesicht? Ne? Und das sind natürlich auch Sorgenfalten, weil wir haben hier immer noch keine Regierung. Also es ist unglaublich. Ne? Wir haben niemanden, der uns aufzeigt, wo es lang geht, wo unsere Grenzen sind, die Gartenzäune, innerhalb deren wir uns zu bewegen haben. Also ich fühle mich echt ein bisschen unglücklich. Ja. Du hast vergessen, die Fans von Atletico Madrid mit einzubauen in deine Betrachtung. Die werde ich jetzt kurz nachholen. Die grüllten nämlich die halbe Nacht unten in den Straßen, als ich in meinem Kämmerlein saß und dichtete ein schönes Gedicht zu Eingang dieses Programms. Da hörte ich unten das Grölen. Ich bin da mal kurz auf den Balkon gegangen und habe versucht, ein paar Eimer Wasser auf die runterzuschütten. Kleiner Scherz, habe ich natürlich nicht getan. Aber da war doch einiges los und heute ist ja das Ligaspiel Barça gegen Atletico Madrid gegen die Chicos vom Cholo Simeone. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Einmal ist alles voll gut. Gerade angemacht, aber es soll ja, also deshalb sind die hier, weil heute Nachmittag schon, Samstagnachmittag um 16 Uhr schon leider, ist dieses eines von den wichtigen Ereignissen von diesem Wochenende. Da kommt also Atletico de Madrid hierher, spielt gegen Barça. Und warum ist das ein hyperwichtiges Spiel? Weil beide gleich aufliegen mit 48 Punkten im Moment in der Liga. Allerdings hat Barça ein Spiel weniger. Das werden sie ungefähr in 10 Tagen gewinnen. Nachholspiel gegen Sporting Gijón. Also im Prinzip hat Barça 3 Punkte mehr, kann man sagen, als Atletico. Aber natürlich ist schon wichtig. Ne? Wenn Barça verlieren sollte, wären sie dann punktgleich. Und Also ich würde mal so sagen, unentschieden, dann ist die Liga gerettet für Barca. Gerettet. Gut. Meine Damen und Herren, ein doch jetzt blauer Himmel über der gräflichen Stadt hier in Barcelona. Die Temperaturen nach wie vor frühlingshaft warm. Ich sitze hier zum Beispiel im T-Shirt. Keine Winterkleidung, nirgendwo. War denn ein Traum, noch nicht ganz wach? Wo ist sie? Wieso ist der Bett leer? Peter hat wieder so ein Dach. Wer war das mit der Sanduhr? Mit dem Kompass und der Karte? Der mit dem Senkblei und der abgerollte Zielschnur. Und was hat er gesagt? Irgendwie kommt mir bekannt für. Wo in einem Lied oder einem Buch. Über das Finger und verliere. Und im Zweifel ginge doch. Stehen wir für Stehen ob Sammeln. Mit jingem Trauer und im Spaß. Mit jingem Geburt und mit Stirne. Im Lieben und im Hass. Mit Jäven zieht zum Frauen ohne ihn zum Verstand. Für Krieg und ein für Friede. Ein, wo man kriecht, ein, wo man lacht. Sieg zum Sündi und ein zum Bitte. Ein, wo man tanzt, ein, wo man klacht. Sieg zum See, ein zum Mountain. Für Dunkelheit und ein für Licht. Ein zum Zerriesen, ein zum Flicken. Ein, wo man speist, ein, wo man spricht. Ein Körben zick zum Fall, ohne ihn zum Verstand. Ein zum Lieben, ohne ihn zu. Ein zum Lieben, ohne ihn zu. Wunderschöner Song von Herrn Niedecken von den BAP von seinem Album Pandora, Radio Pandora Plugged. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. This is 日本よりこんにちは。バルセロナのコントラバンド FM91.4 は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 Bon dia des de Catalunya amb molta passió, felicitats a Contrabanda FM 91.4 a Ciutat Comtal i Niemann's Land, 25 anys de llibertat en les zones. Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass in Saudi-Arabien eine perfekt ausgestattete Zeltstadt existiert, 20 Quadratkilometer groß, in einem Tal nahe der Stadt Mina? Diese gespenstische Zeltstadt wird nur 5 Tage im Jahr genutzt, nämlich im Monat September für die Mekka-Pilger. Ende der 90er Jahre gegründet, besteht diese Zeltstadt aus 100.000 vollklimatisierten Zelten aus unbrennbarem Material. Jedes 64 Quadratmeter groß, mit Küchen und Bädern. Die Zeltstadt bietet ca. 4 Millionen Menschen Platz. Millionen syrischer Flüchtlinge versuchen, den Winter in elenden, improvisierten Lagern in der Türkei, in Jordanien oder im Libanon zu überleben oder sogar in Europa. Die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg hat mittlerweile dramatische Ausmaße angenommen. Immer mehr Flüchtlinge sind schutzlos, Wind und Wetter ausgeliefert, auf der berüchtigten Balkanroute. Augenzeugen berichten Schreckliches, was besonders Frauen und Kindern zustößt, die oft schutzlos Vergewaltigungen und Sklavenhändlern ausgeliefert sind. Diese sind wie Geier und Hyänen, die die Karawanen der Elenden umkreisen. Währenddessen stehen in Saudi-Arabien 100.000 Zelte für 4 Millionen Menschen 360 Tage im Jahr leer. Nicht ein syrischer Flüchtling wurde offiziell in Saudi-Arabien anerkannt. Saudi-Arabien, dem Frauen-Apartheid-Staat. Die Scheichs haben allerdings Deutschland angeboten, auf deutschem Boden 200 neue Moscheen zu finanzieren. Man könnte dort ja Flüchtlinge unterbringen. So großzügig und selbstlos sind die Scheichs von Saudi-Arabien. Wir sind gerührt. Arm. Zu der eben gehörten Musik werde ich später noch etwas sagen. Sie stammt aus dem Film Bab Aziz. Bab Aziz, ein Film, der versucht, das andere, das freundliche, das gute Gesicht des Islam zu zeigen, zu schildern und den Unwissenden einmal vorzuführen. Bab Aziz. Kommen wir zum Thema Spanien, Werner. Wie sieht's aus? Was gibt's Neues hier in dieser iberischen Halbinsel? Im Vergleich zur letzten Woche, wo wir auch schon über die Situation hier in Spanien gesprochen haben, gibt es wirklich nicht viel Neues. Ja? Wie vorher gesagt, weiterhin ohne Regierung und die Parteien werden sich nicht einig und schlagen gegenseitig auf sich ein. Und wie sieht's aus? Also gehen wir das kurz durch. Die einzelnen Parteien, der Rajoy, der Kandidat der rechtskonservativen PP, hat also darauf verzichtet, die zu kandidieren für die für den Regierungspräsidenten und überlässt die Initiative den Sozialisten. Die sollen das machen. Er würde sowieso in der ersten Sitzung keine Mehrheit kriegen. Und die Situation bis heute ist genau die gleiche. Und dann der Sanchez, also der Kandidat von der sozialistischen oder sozialdemokratischen Partei, PSOE, der will jetzt offenbar mit dieser neuen linken Partei Podemos eine Koalition eingehen. Das haben die formal angeboten, aber. Erstens traut er selber Podemos nicht und glaubt, dass die im Grunde gar nicht wollen. Und gleichzeitig hat er Widerstand innerhalb von seiner eigenen Partei, von den Landesfürsten von dieser Partei über ganz Spanien. Und dann kommt einer seiner Vorgänger, Felipe González, dieser Dinosaurier der Sozialistischen Partei, der Ministerpräsident hier war, in 80er Jahren kommt der daher und sagt, also der hat keinerlei Funktion mehr innerhalb der Partei, ist aber immer noch ein sehr wichtiger Mensch natürlich, der Einfluss hat bei den Sozialisten. Und dann geht er her, ja, er sagt gar nichts zu dem Thema Podemos, sondern der sagt, was wir, die großen Parteien, also die Sozialisten und die PP, die staatstragenden Parteien, die mit der Verfassung einverstanden sind, was wir nicht machen dürfen, ist, wir als Sozialisten dürfen nicht eine Regierungsbildung der PP verhindern und die PP darf nicht eine Regierungsbildung von uns, von Sozialisten verhindern. Das sagt dieser Typ, ja. Also das sind die Probleme innerhalb von dieser Partei. Und bei der rechten PP sieht's ähnlich aus. Auch da beginnt der Widerstand zu wachsen gegen diesen Kandidaten Rajoy. Und die sagen, die verkaufen das jetzt so, also wenn wir keine Mehrheit finden, um Regierungs bilden zu können, vielleicht liegt es an ihm, an der Person. Ne? Und wenn wir da jetzt einen anderen Kandidaten ernennen, vielleicht sind dann mehr von den anderen Parteien damit einverstanden, uns zu unterstützen. Denken natürlich an diese andere neue Partei, Ciudadanos, so eine neoliberale Partei, die viertstärkste Partei bei den letzten Wahlen. Und also bei beiden innerhalb gibt es Probleme. Ne? Und dann die ganze Presse natürlich jetzt, der El País, was jahrelang ein sehr renommiertes eher linksorientiertes Blatt war, die größte Zeitung in Spanien, ist inzwischen verkommen zum reinen Sprachrohr von der sozialistischen Partei, also richtig Kampfpresse. Ne? Besonders gegen Podemos und gar nicht so sehr gegen Rajoy, also in der gleichen Linie wie Felipe González auch. Ne? Die Podemos, das wäre ein ganz unzuverlässiger Partner, so wird da rumgetönt. Ne? Und dann natürlich von außerhalb, in Anführungszeichen, kommt dann Druck von der Wirtschaft. Ja, wir brauchen jetzt bald eine neue Regierung, weil wenn nicht, dann ist das alles so unstabil. Und dann die Investoren, die ausländischen, die für die ist dann Spanien nicht mehr interessant. Ja, und jetzt, davon lassen die sich natürlich beeindrucken, sowohl die PP wie auch die PSOE, dieses dumme Geschwätz da, ja. Und das jetzt also die Frage, ne? Bei denen mit oder ohne Rajoy, und da wird jetzt so eine ähnliche Geschichte aufgebaut wie hier in Katalonien auch, ja. Dass man eben gesagt hat, Mas, die Person, der Kandidat Mas, ja, ja oder nein. Ne? Und jetzt wollen sie sowas Ähnliches machen dort mit Rajoy, ohne oder mit Rajoy. Und es ist zu befürchten, dass dort dann in Spanien, in Madrid, genau das Gleiche passiert wie hier in Katalonien auch. Dass alle dermaßen beeindruckt sind, ja, dass sie am Ende jeden Kandidaten akzeptieren, nur um nicht diese Koalition mit Podemos eingehen zu müssen. Und das wäre die eine Möglichkeit, die wahrscheinlichste. Und dann, wenn das nicht passiert, wenn jetzt also in nächster Zeit keine neue Regierung gebildet wird, dann würde es in 2 Monaten Neuwahlen geben. Und für Podemos wäre das die beste Lösung. Also die würden zunehmen, die PSOE würde weiter abnehmen, PP würde auch weiter abnehmen. Und deshalb hoffe ich, dass das so ausgeht und dass die nicht zu Rande kommen jetzt in nächster Zeit mit der Regierungsbildung. Ja, die Parallele hast du schon gezogen zu Katalonien. Auch hier gab es ja das gleiche taktische Hickhack und hin und her. Und was wird jetzt sein? Wir werden sehen. Ich glaube auch, dass Neuwahlen auf jeden Fall vermieden werden von den Herrschaften. Da haben sie nichts mehr zu melden bei Neuwahlen. Die Leute gucken ja jetzt auch hin und gucken, was sich da entwickelt. Die Verhaftungen in Valencia von 24 hohen Parteifunktionären der regierenden PP in Madrid, die in Valencia jahrelang das Rathaus praktisch ausgeplündert haben, mit den übelsten, fiesesten, gemeinsten Tricks. Die stehen jetzt alle unter Anklage. Da gab es, wie gesagt, eine Verhaftungswelle zu Beginn dieser Woche. Und das war die große, große Meldung. Der spanische Regierungspräsident Rajoy hatte ja dem Parteivorsitzenden von Valencia noch vor ein paar Jahren gesagt, mein Lieber, ich liebe dich, deine Erfolge sind meine Erfolge. Nun steht er da wie ein begossener Pudel. Und jeder weiß, er ist einfach mit drin. Er kann nicht mehr länger sich rauswinden aus diesem Korruptionssumpf. Er ist der Sumpf. Er ist einer der größten Stinkblasen in diesem Korruptionssumpf. Nur bis jetzt hat ihn noch niemand so richtig angetastet. Kein Richter hat seinen Computer beschlagnahmt, ist in sein Büro eingedrungen. Er ist eben immer noch der Präsident der spanischen Monarchie, des spanischen Staates. Deshalb kann er im Moment noch auf Immunität hoffen, aber wir hoffen, dass sobald dieser Mann von seinem Amt enthoben ist, dass man die El Foro aufhebt, das ist die Immunität, und dass man dann diesem gewieften Dieb, Betrüger und Trickbetrüger, der das Volk so lange eingeseift hat, endlich einen richtigen, vernünftigen Prozess, einen richtigen Prozess machen wird. Ja, dass der sich also hingestellt hat und auch, da gibt es jetzt im Fernsehen, wird es laufen gezeigt, dass er sich vor ein paar Jahren hingestellt hat und verteidigt hat diesen, wie heißt der, Alonso oder Afonso Rus, ne? Ja. Früherer Ministerpräsident in Valencia, wo er mit dem zusammen auftritt und die sich gegenseitig, also ewige Liebe, bestätigen gegenseitig. Solche Bilder, ähnliche Bilder gibt es von allen den großen Korruptionsfällen in den letzten Jahren, wo irgendjemand damit verwickelt war, drin verwickelt war, und Rajoy stellt sich daneben und bestätigen sich ihre Wertschätzung gegenseitig. Also da ist der Matas, der Ministerpräsident in Mallorca, war, da ist der Camps, auch von Valencia, da ist die Rita Barbara, die jetzt auch die frühere Bürgermeisterin von Valencia mit drin hängt in diesen neu aufgedeckten Skandalen. Dann ist sein Schatzmeister Barcenas, der im Knast sitzt im Moment, den er unterstützt hat. Und also immer und immer und immer ist dieser Rajoy mit dabei, was ihm bis jetzt noch persönlich nicht nachgewiesen wurde, dass er sich persönlich bereichert hat. Da gibt es bis jetzt keine Hinweise darauf. Aber jedenfalls, wenn der sagt, er hätte von alledem nichts gewusst, ja, also das glaubt kein Schwein mehr. Ne? Und diese Korruptionsgeschichten sind natürlich auch ein Grund dafür, dass die PP, wenn es jetzt Neuwahlen geben würde, noch weiter absagen würde als seither. Diese Mafia wird natürlich bis zum letzten Moment pokern, genau wie hier in Katalonien geschehen war. Im letzten Moment werden sie dann, glaube ich, auch einen Kompromisskandidaten hinsetzen, so ein zusammengeschraubtes Playmobil-Männchen, das dann Winke-Winke macht und Sprechblasen von sich gibt. Damit können wir rechnen, damit müssen wir rechnen, so wird es sein. Es ist ungefähr so wie in Italien mit Berlusconi. Berlusconi hat ja auch als Pate der Korruption, des Diebstahls, der Kinderprostitution regiert, ein Land, das sich wirklich kollektiv geschämt hat, alle Italiener, die ich vor Jahren überall auf der Welt getroffen habe. Das Erste, was sie mir gesagt haben, war, ich habe den nicht gewählt, ich schäme mich, ich habe den nicht gewählt, ich schäme mich. Contrabanda FM, 91.4 in Barcelona. Gut, meine Damen und Herren, es geht gegen Mittag zu. Niemandsland ist auf Sendung. In gefühlten 8 Minuten gibt es die Nachrichten. Aber zuerst nochmal ein paar Worte zu unserem Radiosender. Herzlichen Glückwunsch zum 25-Jährigen. Moment. Unsere Araya hat da ein Liedchen gebastelt. Das singt sie jetzt. Weg. 25 años de contrabanda. Feliz cumpleaños. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Ha ha ha. Große Themen, die die Menschheit im Moment bewegen, sind natürlich die Armut, die Flüchtlingskrise, die Krise in Syrien, die Kriege und die ungleiche Verteilung des weltweiten Reichtums, das Aneignen von immer weniger Individuen immer größerer Teile des gesellschaftlich und global erarbeiteten Reichtums. Das sind große Probleme. Die Probleme sind genannt und bekannt. Die Steuerparadiese sind eines der größten Hauptprobleme in diesem Zusammenhang. Rund 140 Milliarden US-Dollar betrugen die weltweiten Gelder für Entwicklungshilfe zuletzt. Achtung, eine gewaltige Summe. Nima Mossavat kann sie nicht zufriedenstellen. Mit der einen Hand wird die Staatshilfe aufgebaut, mit der anderen Hand baut man sie wieder ab, sagt der Bundestagsabgeordnete am Donnerstag. Seine Partei Die Linke hat zur abendlichen Diskussion nach Berlin geladen. Achtung, das Thema hieß Steuerflucht internationaler Konzerne und die Folge für Entwicklungsländer lautet das Thema. Und das hat es in sich. Tenor der Veranstaltung: Die Europäische Union trägt eine beträchtliche Mitschuld am Ausmaß der Abgabenvermeidung großer Konzerne. Rund 100 Milliarden US-Dollar, so heißt es da auf der Konferenz, gehen den Entwicklungsländern Jahr um Jahr aufgrund von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung verloren. Vielleicht sind es auch 190 Milliarden im Jahr, so genau weiß das niemand. Da gäbe es unterschiedliche Schätzungen, so der Politiker. Sicher sei nur, das Geld fehlt beim Auf- und Ausbau von Infrastruktur und Gesundheitsversorgung. Die Steuervermeidungsindustrie tötet, spitzt Sarah Wagenknecht in ihrem Einstiegsreferat die Argumentation zu. Durch die gängige Praxis von Konzernen und Multimilliardären, ihre Abgaben zu optimieren, gingen gerade den ärmeren Ländern Milliardenbeträge verloren. Formaljuristisch seien die Vorgänge oftmals legal, so die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. Für mich sind sie trotzdem kriminell. Wagenknecht erinnerte daran, dass in Entwicklungsländern noch immer Menschen hungern müssten. Mit nur einem Bruchteil der verlorenen Staatseinnahmen ließe sich das sofort beenden. Nun tagte man in Davos. Wer tagte da, Werner? Was ist dabei rausgekommen? Welche Informationen gibt es? Davos, dieses kleine Städtchen in der verschneiten Schweiz, im Januar, da treffen die sich jedes Jahr. Einmal, wer, wie soll man das sagen, die Reichen und Mächtigen dieser Welt, also du hast ja letztes Mal diese Zahlen da genannt, das weiß nicht mehr, 70 oder 80 Personen auf der ganzen Welt verfügen über die Hälfte vom gesamten Reichtum dieser Erde. Und einige von diesen 70 oder 80 Personen werden da bestimmt auch da gewesen sein. Und eben, weiß ich, die Chefs von den großen multinationalen Konzernen, Banken, solche Leute und ein paar Politiker auch, die das dann alles umsetzen müssen, was die da sagen. Von Spanien war zum Beispiel der Francisco González dort von BBVA, das eine, glaube ich, die zweitgrößte oder die größte Bank hier in Spanien. Und der gehört also auch zu dieser, sagen wir, Wirtschafts- und Finanzmafia, die jetzt versuchen, hier in Spanien unter allen Umständen zu verhindern, eine Regierungsbeteiligung von dieser Podemos-Partei. Ja, und die sitzen da also zusammen, sprechen so über ihre Problemchen. Und jetzt gibt's tatsächlich eine Neuerung, die es seither nicht gegeben hat in Davos. Das sieht dann so aus, dass die, bevor das eigentliche Programm jeden Tag losgeht, dass die sich zusammenfinden zum Meditieren. Und also was die Situation ist offenbar jetzt so schlimm, dass die das brauchen. Ja, die müssen jetzt jeden Morgen ab 8 Uhr erstmal meditieren und es hilft einem dann, dass man die Kunst des Denkens nur darauf konzentriert. Was ist unsere Gegenwart? Ja. Und was ist unsere Gegenwart? Ja, das kann man jeden Tag in der Presse sehen. Ne? Alle sind brutal besorgt, wie die Börsen abstürzen überall. Ne? Also der Jahresanfang jetzt, 2016, wo es zuerst hieß, nach der sogenannten Krise, die 2007, 2008 anfing, haben sie ja immer gesagt, wir sehen schon Licht am Ende vom Tunnel. Und das Letzte, was man jetzt gehört hat, ist, dass 2016 endlich die ganze Krise überwunden sein wird und dass es dann wieder vorangeht. Ja, jetzt ist dieses Jahr 2016 gerade mal einen Monat alt. Und was heißt das in den USA? Der schlimmste Jahresanfang für die Börse in der ganzen Geschichte der Börse von USA. Ne? In Japan sind die Börsen, Japan auch, Europa auch, sind die Börsenkurse auch gefallen, so weiß ich, zwischen 10% und 15% vielleicht. Also deshalb sind sie alle sehr besorgt. Ne? Und dann haben sie noch viel andere Sorgen. Ne? Die Petroleumpreise, ja, die sind auch, glaube ich, über 100 Punkte inzwischen gefallen in den letzten ein oder anderthalb Jahren. Also auch die niedrigsten Petroleumpreise in 12, 13 Jahren. Und also längst vor Beginn der Krise, und das führt jetzt wieder zum anderen Problem, dass deshalb die Inflation, die ja eigentlich so um 2% immer spielen sollte, dass die auch nicht erreicht wird. Ne? Eher steht eine Deflation bevor, also nirgendwo wächst das, die Wirtschaft so, wie sie eigentlich sein sollte. Ne? China ist das große Problem, die Wachstumsraten hatten viele Jahre lang mit 13-12%. Jetzt sind sie inzwischen unter 7%. Ne? In China werden die Börsen geschlossen, wenn innerhalb von einer bestimmten Zeit die Kurse zu sehr fallen. Ja. Der Yuan, der chinesische Yuan, wird abgewertet, was theoretisch die Exporte wieder erleichtert, aber auch das funktioniert nicht. Banken, jetzt bei italienischen und französischen Banken, haben jetzt große Probleme, und oder insgesamt die europäischen Banken, die haben inzwischen einen Berg von 1.000 Milliarden Dollar faule Kredite, ja, also 1 Billion Dollar. Also das ist alles wie so ein Tanz auf dem Vulkan. Der Soros, dieser aus Ungarn stammende Finanzspekulateur, der sagt, er fühlt sich erinnert an die Zeit wie vor 2008. Und gleichzeitig eben, was Spanien anbelangt, wurden auf Steuerparadiese verschoben zwischen 2013 und 2014 2 Milliarden Euro. Ne? Das ist ja noch gar nichts gegenüber das, wenn man das weltweit sich anschaut. Ne? Weltweit sind 7,6 Billionen Dollar in Steuerparadiesen versteckt. Ne? Also Kaiman und Liechtenstein und wie sie alle heißen. Dazu gehört auch, dass von den 35 größten spanischen Firmen, also alle, die im sogenannten IBEX auftauchen, die Hälfte von denen bezahlt nicht einen Euro Steuern. Und also was sieht so aus, wie wenn die nächste Krise bevorsteht, bevor die erste Krise überhaupt zu Ende ist. Das Wort Krise sollte man vergessen. Es wird nie mehr so sein wie früher. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, beginnen wir mal die Nachrichten und Katastrophen mit den Barcelona Nachrichten. Eine kuriose Geschichte, die muss ich unbedingt erzählen, den Hörerinnen und Hörern. Ironie der Globalisierung. Vor 2 Wochen etwa machten sich die Fans von Espanyol Barcelona noch mit einem riesigen Transparent beim Ligaspiel gegen den FC Barça über die Tatsache lustig, dass Barça vor über 100 Jahren von einem Ausländer, einem Schweizer Hans Gamper, gegründet worden war. Man selbst sei von einem Spanier gegründet worden. Haha. Neben den ganzen Beleidigungen und obszönen und sexistischen Beschimpfungen, die die Fans von Espanyol Barcelona in die Welt gelassen haben, war das noch der harmloseste. Nun aber sah man im vergangenen Ligaspiel auf der Präsidententribüne des Espanyol Barcelona 5 Chinesen sitzen. Ja, das alte Direktorium hat den RCD Espanyol Barcelona an eine chinesische Unternehmerfamilie verkauft. Ob diese gleichen faschistoiden Fans jetzt noch spotten werden? Valencia, 24 Verhaftete in einer Großoperation der Polizei gegen die Korruption der rechten Volkspartei PP, unter anderem auch der frühere Präsident der autonomen Region, ein enger Freund des spanischen Präsidenten Mariano Rajoy. Die Fraktion der linksalternativen Podemos-Partei wurde im Parlament in Madrid auf die hinteren Plätze geschickt. Ein Affront. Hühnerstall, beschwerten sich die Podemos-Leute. Ja, es ist eine Frechheit. Hier zeigt sich schon rein symbolisch in der Platzanordnung die ganze Verachtung, die man in diesem Land linken und fortschrittlichen Kräften entgegenwirft. Barcelona. Barcelona-Nachrichten. Der Karneval, beziehungsweise der Karnevalsumzug von Barcelona, der diese Woche stattfinden wird. Und zwar geht's los am 4. Februar, ich glaube, das ist am Donnerstag, dann 5., 6., 7., das kommende Wochenende, wird ca. 30% weniger Kosten verursachen und im Zeichen der Frauenrechte stehen. Dafür hat unter anderem auch die neue Bürgermeisterin Ada Colau gesorgt. Die Königin Belluga, eine traditionelle Figur aus Barcelona des 17. Jahrhunderts, wird den Karnevalsprinzen Carnestoltes auf den 2. Rang verweisen. Ja, zu dieser Geschichte, was du gerade erzählt hast, dass diese neue Partei Podemos jetzt im Parlament auf die hinteren Bänke, also ganz oben, verdonnert werden soll. Das ist die drittstärkste Partei. Ist ja diese wilhelminische Gesäßgeografie in den Parlamenten, die einen sitzen rechts und die anderen sitzen links von den großen Parteien. Und wo tut man jetzt diese drittstärkste und auch die viertstärkste Partei hier hin, die Ciudadanos? Und jetzt wurde das ausgemauschelt zwischen den großen Parteien, dass Podemos wohin kommt. Du hast, glaube ich, gerade gesagt, Gallinero. Hühnerstall, ja. Die dürfen in den Hühnerstall, das heißt also ganz hinten und ganz oben. Nicht, also von vornherein diese Partei, das sind die Hinterbänkler, ne? Und wo es normalerweise so ist, dass die vorne sitzen, das sind die Wichtigen, die Bekannten von einer Partei, und die Hinterbänkler sind die Unbekannteren. Und jetzt haben die das, und da sieht man schon, dass diese große Koalition gegen Podemos jetzt schon funktioniert. Ja, die anderen drei haben unter sich ausgehandelt, dass die da platziert werden im Parlament. Übrigens, hier in Spanien sagt man also Gallinero, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch ein Wort dafür gibt, im Schwabenland, ja, da sagt man, das ist Zwetschgedürre. Also im Theater jetzt, nicht im Parlament. Übersetzt doch mal bitte. Zwetschgedürre ist dort, wo die Zwetschgen gedörrt werden, also getrocknet werden. Die werden irgendwo... Unterm Dachboden, ne? Genau. Also das war jetzt wieder einer dieser kleinen Schachzüge der großen Parteien hier. Ja, ein Zeichen der, wie gesagt, linken Verachtung, des linken Hasses hier in dieser immer noch vom Post- und Spätfrankismus doch immer noch traumatisierten Gesellschaft. Traurig, die Zahl der Minderjährigen, die Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch werden, ist in Spanien im Jahr 2015 um 10% gestiegen. 3.730 Fälle meldet die offizielle Statistik des Polizeisprechers im Innenministerium, 370 mehr als im Vorjahr. Ob das mit der Krise im Zusammenhang steht, lässt sich erst einmal nicht sagen. Auch die Korruption ist angestiegen. Die Nichtregierungsorganisation Transparencia Internacional vermeldet, dass Spanien auf der internationalen Korruptionsskala, da werden 168 Länder geführt, jetzt den Korruptionswert 58 von 100 ausweist. Dänemark ist Spitzenreiter mit 91 Punkten, wobei 100 Punkte die absolute Transparenz bedeutet, das heißt fast die Korruptionsabwesenheit. Deutschland ist dort mit 81% gut platziert. Ganz böse sieht es in dem Schurkenstaat natürlich Nordkorea aus. 8 Punkte nur. Das ist zusammen mit Somalia der Minusrekord. Barcelona. In 32 Minuten soll die neue Bahnstrecke von der Zona Universitaria, Achtung Fahrgäste jetzt, Touristen, die Fahrgäste zum Terminal 1 am Flughafen befördern. Ab 12. Februar wird die Strecke eröffnet. Barcelona. Thema Separatismus, Independentismo. Sehr klein kocht die separatistische Landesregierung Kataloniens unter dem Rechtsnationalisten Puigdemont plötzlich die Unabhängigkeitserklärung, die so groß angekündigt wurde. Lediglich, Achtung, eine Absichtserklärung, Declaration d'Intentions d'Independencia zur Unabhängigkeit soll es jetzt geben. Und noch eine Meldung aus Barcelona. Etwa 100 berauschte Partyfans feierten, wie jetzt erst bekannt wurde, in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar als Flashmob, eine von den Behörden als illegal bezeichnete Fete in der U-Bahn in Barcelona. Sachbeschädigung, Urinieren, Alkohol, Belästigungen anderer Fahrgäste hätten stattgefunden. Polizei und Sicherheitsdienst der Verkehrsbetriebe von Barcelona wollen nun den Wachschutz auf den U-Bahn-Strecken verschärfen. Kommen wir jetzt zu den deutschen bzw. internationalen Nachrichten und Katastrophen im heutigen Niemandsland vom heutigen Samstag, dem 30. Januar 2016. Beginnen wir einmal mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Beginn der Syrien-Friedensgespräche in Genf. Der UN-Sondergesandte de Mistura traf sich zu einer ersten Verhandlungsrunde mit einer Delegation der Regierung. Führende Oppositionsgruppen sagten am Abend ihre Teilnahme an den Verhandlungen zu. Sie sollen heute in der Schweiz eintreffen. Kretschmann will geplante Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten prüfen. Was die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien angehe, werde er eine Stellungnahme des Auswärtigen Amtes abwarten, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident der Frankfurter Rundschau. Für die Umsetzung des Koalitionsvorhabens ist die Zustimmung des Bundesrates nötig. Türkei fordert laut Medienbericht mehr Geld von der EU. Der Zeitung Die Welt sagte ein hoher EU-Diplomat, Ankara wolle nun 5 Milliarden Euro haben. Vereinbart sind 3 Milliarden. Mit dem Geld sollen die Lebensbedingungen der etwa 2,5 Millionen Syrien-Flüchtlinge in der Türkei verbessert werden. USA und Brasilien wollen Impfstoff gegen Zika-Virus entwickeln. Brasiliens Präsidentin Rousseff sagte, Zika sei nicht nur ein lateinamerikanisches Problem. Das Virus steht im Verdacht, Fehlbildungen bei Ungeborenen zu verursachen, wenn Schwangere sich infizieren. Bangen um Finalteilnahme. Bei der Handball-EM hat Norwegen gegen den Halbfinalsieg der deutschen Mannschaft Einspruch eingelegt. Bereits Sekunden vor Abpfiff der Partie hatten mehrere deutsche Spieler das Spielfeld betreten. Der Protest wird am Vormittag verhandelt. Gegner im Finale am Sonntag wäre Spanien. Das Wetter im Südosten noch trocken und zum Teil freundlich. Vom Nordwesten bis in die Mitte zeitweise kräftige Regenfälle, zum Teil stürmischer Wind, 6 bis 13 Grad. Alle Handballfans, meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen. In diesem Zusammenhang gibt es schon eine Klärung. Die Deutschen sind im Finale. Norwegen hat den Protest gegen den deutschen Sieg zurückgezogen. Kein Problem. Handballfans können sich freuen. Jetzt gibt es ein Endspiel gegen Spanien. Eine Macht im Handball. Ganz böse sieht es aus im Moment für unsere Kanzlerin Angela Merkel. Die Einsame tituliert der Spiegel sie. Und dann sieht man ein verwaschenes Merkel-Gesicht auf dem Spiegel von dieser Woche. Was Angela Merkel antreibt und wohin das führt. Noch nie, so schreibt das Magazin, war Merkels Kanzlerschaft so in Gefahr wie derzeit. Ihre Flüchtlingspolitik irritiert nicht nur viele Bürger, sondern lässt die CSU um ihre Existenz fürchten. Was treibt Merkel an? Es ist dieser Tage völlig ungewiss, wie jenes Experiment ausgehen wird, das die deutsche Kanzlerin dem europäischen Kontinent, ihrem Volk und nicht zuletzt ihrer Partei aufgenötigt hat, urteilt der Spiegel. Ihre Entscheidung, im vergangenen Spätsommer die deutsche Grenze für Flüchtlinge zu öffnen, hat Merkel zu einer historischen Figur gemacht. Es war der folgenreichste Entschluss ihrer Kanzlerschaft. Das US-Magazin Time kürte sie dafür zur Person des Jahres. Im Herbst galt sie als aussichtsreichste Kandidatin für den Friedensnobelpreis. Inzwischen hat sich nicht nur in Deutschland die Stimmung gedreht. Um politische Gewalt wie in den 30er Jahren zu verhindern, müsse Deutschland umgehend umsteuern, schrieb kürzlich ein Kolumnist der New York Times. Das bedeutet, dass Angela Merkel gehen muss, fordert die Times. Bürgerkrieg heißt jetzt natürlich auch, dass sich die Lage von rechts immer weiter verschärft. Wir haben gesehen, gestern kam die Meldung, dass es einen Handgranatenanschlag auf ein Asylbewerberheim gegeben hat. Wir werden gleich noch etwas Näheres dazu sagen. In Merkels Union wird über eine Regierung ohne die amtierende Chefin nachgedacht. Anfang der Woche erlaubte CSU-Chef Horst Seehofer seinem Verkehrsminister Alexander Dobrindt, Merkel öffentlich zu kritisieren. Das ist eigentlich ein Tabu. Meuternde Minister waren schon häufiger das Wetterleuchten für einen Kanzlersturz. Das Drehbuch für den Putsch gegen Merkel ist noch nicht geschrieben, aber erste Skizzen existieren schon. Seehofer will Merkel so lange unter Druck setzen, bis sie ihre Politik revidiert. Er will sie nicht aus dem Amt drängen, aber wenn sie nicht spurt, können sich manche in der Union vorstellen, dass Finanzminister Wolfgang Schäuble die Regierungsgeschäfte übernimmt. Zu diesem Handgranatenanschlag auf ein Flüchtlingsheim in, das war irgendwo in Baden-Württemberg, in Villingen, Schwenningen. Da. Bei euch? Ja, bei uns. Ja. Da muss man ja sagen, die Polizei hat jetzt da über 30 Beamte eingesetzt, um das aufzuklären. Und ganz wichtig ist jetzt, hatte diese Handgranate einen Zünder oder nicht? Also Sprengstoff war drin, aber wenn natürlich kein Zünder mit dabei war, dann, wenn sie die Leute fassen sollten, ist das natürlich dann strafmildernd. Ne? Und außerdem sind die Beamten jetzt auch damit befasst, herauszukriegen, ob da wirklich ein fremdenfeindlicher Hintergrund bei dieser Tat vorliegt. Man ermittelt da bestimmt wieder in alle Richtungen. Noch ist es nicht so weit, dass die Kanzlerin abtreten muss, aber die kritische Masse findet sich langsam. In einem Brief an die Kanzlerin wandten sich 44 Unionsabgeordnete gegen Merkels Kurs. Am Mittwoch hat Österreich eine Obergrenze für Flüchtlinge beschlossen. Das macht die Kanzlerin noch einsamer. Was viele Kritiker mindestens ebenso verwundert wie die Entscheidung zur Grenzöffnung selbst, ist die Sturheit, mit der Merkel an ihrem Kurs festhält. Weder die Terrorangriffe von Paris noch die sexuellen Übergriffe aus der Kölner Silvesternacht, weder die Empörung wütender Bürger noch die Warnungen ihrer Parteifreunde hatten bislang zur Folge, dass sie ihre Politik der offenen Grenzen in Frage stellte. Es wirkt, als sei Angela Merkel ganz im Sinne Václav Havels von der Gewissheit geleitet, dass ihr Kurs Sinn ergibt. Ganz egal, wie die Sache ausgeht. Die Deutschen werden auf die Barrikaden gehen. Sie werden diese Frau stürzen, prognostizierte der republikanische Achtung. Präsidentschaftsabgeordnete Donald Trump in der vergangenen Woche. Ich weiß nicht, was zum Teufel in ihr vorgeht. Nicht nur Trump beschäftigt diese Frage. Also ein rechtsradikalen Milliardär aus den USA, Präsidentschaftskandidat. Die halbe Welt rätselt mittlerweile über die Motive der Kanzlerin aus Deutschland. Was also treibt Angela Merkel an, die ihre Macht mit Hilfe eines unerbittlichen Pragmatismus errang und nun mit einer solchen Unbedingtheit regiert? Warum zeigt sie in ihrer Flüchtlingspolitik bislang keine ernsthaften Anzeichen des Einlenkens, obwohl ihre Beliebtheitswerte dramatisch sinken und das Fundament ihrer Macht zerbröselt? Hierzu gibt es einen langen Kommentar im Spiegel. Wie gesagt, das Titelbild haben wir gesehen. Ich habe es gerade ein bisschen geschildert. Eine verwischte Merkel. Sie sieht aus, als würde sie sich auflösen. Und hierzu wird auch eine Erklärung kurz gesagt. Die Weltlage stellt sich aus Merkels Sicht so dar, schreiben die Spiegelredakteure. Um eine menschliche Katastrophe zu vermeiden, mussten im Spätsommer vergangenen Jahres die Grenzen aufgemacht werden. Nun geht es darum, ein Zerbrechen Europas zu verhindern. Wenn Deutschland die Schlagbäume nach unten sausen ließe, wäre nicht nur das Europa der offenen Grenzen gescheitert, die Flüchtlinge würden sich auch auf der Balkanroute stauen und dort die jungen Demokratien destabilisieren. Griechenland würde überlaufen und mit den Verzweifelten aus Syrien und Irak nicht mehr fertig werden. Rein physisch ist hier gemeint. Jordanien und der Libanon, die jetzt schon fast 2 Millionen Flüchtlinge beherbergen, könnten an den Rand des Staatskollapses geraten. Die Alternative dazu sei ein Abkommen mit der Türkei, jenem Land, durch das fast alle Flüchtlinge reisen müssen. Wie gerade gehört, in den aktuellen Tagesschau-Meldungen verlangt die Türkei jetzt 5 Milliarden Euro, um die Flüchtlinge zu ernähren und ihnen zu helfen. Denn in der Türkei sind 2,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien untergebracht. Vergessen wir nicht, wenn wir über Flüchtlinge sprechen, dann sprechen wir nicht über Almosen oder über Hilfe. Flüchtlingen zu helfen ist ein Recht der Flüchtlinge, das in allen Verfassungen aller Länder oder der meisten zumindest verankert und festgeschrieben ist. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Unser Beistuhl gut. Ist ich weiß nicht, ob bei der Merkel so viel Weitblick vorliegt, wenn sie deshalb nicht zurückfahren will in der Flüchtlingspolitik, weil sie Angst hat um Europa. Das wäre ja der beste Fall, weil ich glaube auch, also wenn wirklich Schengen fällt, wenn die wieder die Ländergrenzen einführen überall, dann ist Europa endgültig tot, ja, und dann, was dann noch eine längere Zeit übrig bleiben wird, ist der Euro als Währung, aber mittelfristig ist der dann auch weg, ja. Das wäre die eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit wäre bei Frau Merkel, dass die drauf besteht, dass die einfach noch vielleicht andere Werte hat, nicht, dass für die nicht nur die Beliebtheitswerte wichtig sind. Ne? Vielleicht hat sie da, ist da doch noch was übrig, einfach von dieser christlichen Nächstenliebe, die sie quasi in ihrem Pfarrershaus und ihrem Elternhaus da aufgesogen hat mit der Muttermilch. Davon kann man ausgehen. Erinnern wir uns am 15. Juli, was du jetzt sagst, begegnet Merkel bei einem Bürgerdialog in Rostock der 13-jährigen Rechem Sabwil. Das Mädchen ist vor 4 Jahren mit seinen Eltern aus dem Libanon geflüchtet, nun droht die Abschiebung. Es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht genießen kann, sagt das Mädchen vor laufenden Kameras. In Rostock antwortet noch die alte Merkel. Sie will nicht herzlos wirken, aber sie will auch keine Versprechungen machen, nur weil sie in eine unangenehme Situation geraten ist. Ihr könnt nicht alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen. Das können wir auch nicht schaffen, stammelt Merkel, verlegen. Nicht schaffen. Kurz darauf bricht Rehm in Tränen aus, das kleine Mädchen also. In den Tagen darauf wird Merkel Kaltherzigkeit vorgeworfen. Im Internet wird sie unter dem Hashtag Merkel streichelt verhöhnt. Ende August fährt sie mit ihrem Regierungssprecher Steffen Seibert nach Heidenau. In der sächsischen Kleinstadt steht ein ehemaliger Baumarkt, in dem Flüchtlinge untergebracht sind. Davor hatten Rechte randaliert. Als Merkels Wagenkolonne vorfährt, empfängt sie ein wütender Mob mit einem Pfeifkonzert. Als sie nach einer Stunde wieder ins Auto steigt, brüllt eine Frau: Fotze, steig in deine hässliche Kiste. Seibert wird noch viel später fassungslos von dieser Lynchstimmung berichten. Das waren vielleicht 2 entscheidende Erlebnisse, die Merkel persönlich geprägt haben und sie in dem Bewusstsein bestärkt haben, für dieses Schweinevolk mache ich jetzt keine Anti-Flüchtlingspolitik und, wie du sagtest, meine christliche Gesinnung und mein christliches Gewissen diktiert mir halt Grenzen auf, alles rein. Politisch ist das natürlich nicht sehr klug, das muss man sagen. Wir freuen uns hier, aber die Merkel wird Probleme haben und was nun passiert, ist leider, dass gerade der Rechte und besonders der rechte Mob und die rechten Aggressoren nun Auftrieb haben und anfangen militant, wie auch dieses Handgranaten-Attackenbeispiel zeigt, immer weiter vorgehen werden. Die Presse im Ausland spricht schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen 30er Jahre und nun ist der Druck fast nicht mehr zu ertragen, dem Merkel ausgesetzt ist. Ausgerechnet Schäuble dann, sagen wir mal, an die Schaltstelle der Macht zu rollen, wäre natürlich ein Rechtsputsch erster Güte. Schäuble ist ja der Grexit-Verantwortliche. Schäuble ist der Daumenschraubenanzieher, sagen wir mal, der finanzpolitische Folterknecht der Merkel-Regierung für Griechenland. Der Schäuble, das ist auch so ein Sauschwab, gell? Ja, Werner, du, also von den Schwaben höre ich nur, zumindest aus deinem Munde, sehr schlechte Dinge. Letztes Mal hast du gesagt, da wird auf jedem Polterabend vergewaltigt und nun... Nee, ist der Schäuble auch noch so eine Sau? Da habe ich nicht nur ans Schwabenland gedacht, da habe ich an die ganze Welt und an alle Länder gedacht. Okay, spricht man in diesen Tagen mit Vertrauten, gesteht diese allenfalls Fehler im Detail ein. Den Tweet des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zum Beispiel, der am 25. August um die Welt ging und den Eindruck erweckte, Deutschland öffne die Türen für alle syrischen Flüchtlinge. Dieser Tweet wurde natürlich unheimlich kommentiert. Dabei ist es offensichtlich, dass Merkel die Kontrolle über die Flüchtlingspolitik verloren hat. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was sie für richtig hält, und den Nebenwirkungen, die diese Politik für ihr Land hat. Es scheint, als spiele sie nur noch auf Zeit, aber dieses Spiel hält keine guten Karten für sie bereit. Hau in die eigene Nordwand. Zur Entbindung. Werfen wir einen Blick in die Presse im Internet. Spiegel Online kommt mit der Meldung, BND, der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Inlandsgeheimdienst, wirbt Asylbewerber als Informanten an. Man sieht hier ein Foto, da sieht man Frauen und Männer in einer Halle hocken, von der Polizei umringt. Deutsche Geheimdienste versuchen, nachrichtendienstliche Informationen von Asylbewerbern zu bekommen. Dadurch haben manche Flüchtlinge nach Spiegelinformationen einen Schutzstatus erhalten, der ihnen sonst verwehrt worden wäre. Na gut, das Übliche. Jede Geheimpolizei untersucht natürlich die Flüchtlinge, die ins Land kommen, und wirbt unter ihnen natürlich auch Spitzel und Aufpasser und Ausplauderer. Das ist eigentlich, sagen wir mal, normale Sache bei allen und in allen Ländern. Dann gab es einen Cyberangriff auf den Bundestag. Deutsche Beamte beschuldigen russischen Militärgeheimdienst. Ein Hackerangriff auf den Bundestag ist immer noch nicht aufgeklärt, aber man hat schon einen Schuldigen gefunden. Die bösen Russen waren's. Stoiber meldet sich zu Wort. Er sitzt da und reibt die Hände aneinander. Er hat eigentlich die Miene von einem boshaften Oberschullehrer Edmund Stoiber erhebt schwere Vorwürfe gegen die Kanzlerin. Im Spiegel sagt der CSU-Ehrenvorsitzende, Angela Merkels Flüchtlingskurs schadet dem Zusammenhalt in Deutschland. Rund um die Flüchtlingskrise laufen Hunderte und Tausende von Debatten. Zum Beispiel, wie der Staat mehr Wohnungen schaffen will. Die Flüchtlinge brauchen natürlich Wohnungen, wenn möglich auch Sozialwohnungen. Geringere Standards bei Neubauten, Steuervorteile für Investoren. Infolge der Flüchtlingskrise will die Politik mehr Wohnraum schaffen. Was ist sinnvoll? Die Vor- und Nachteile dazu. Sehr viel Stoff und Kommentare in der Presse. Mach das Massenmedium. Schauen wir auf die junge Welt, was es da gibt. Handgranate auf 176 Menschen, Anschlag auf Flüchtlingsheim in Baden-Württemberg. Die Kripo sucht die Täter. In der Nacht zum Freitag warfen Unbekannte eine scharfe Handgranate auf das Gelände einer Erstaufnahmeeinrichtung in Villingen-Schwenningen. Das meldete das Polizeipräsidium Tuttlingen am Freitag. Demnach leben in der angegriffenen ehemaligen Bundeswehrkaserne 176 Flüchtlinge. Sie hatten Glück. Der Sicherheitssplint war gezogen, aber der Sprengsatz explodierte nicht. Laut Polizei bemerkten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Granate gegen 1.15 Uhr auf dem Boden. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Das Landeskriminalamt evakuierte in der Nacht 20 Bewohner und leitete eine kontrollierte Sprengung ein. Die Kriminalpolizei Rottweil hat eine Sonderkommission eingerichtet, die nun in alle Richtungen ermittelt. Hinweise auf die Angreifer gebe es bislang nicht. Zur Spiegel Online sagte Polizeisprecher Thomas Kallenbach allerdings, zur Gruppe Refugees Welcome gehörte der Täter sicher nicht. Während die Regierungskoalition in Berlin Asylrecht am Donnerstagabend weiter aushöhlte und die Bedingungen für Geflüchtete verschärfte, zeigte sich Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD über den Fall erschüttert. Man dürfe nicht abwarten, bis es die ersten Toten gibt. Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann von den Grünen fand es unfassbar, dass jetzt schon mit Waffen, quasi mit militärischen Mitteln, gegen Asylsuchende vorgegangen wird. Gucken wir auf die Taz. Die Taz bringt ein Foto. Kanzlerin im Schneesturm. Da sieht man wirklich einen Schneesturm. Wenn alle von Merkels Rücktritt reden, muss doch etwas dran sein, mag man meinen. Schüren die Medien etwa Verwirrungen und Ängste? Amerikaner nennen es Monstersturm, wir nennen es Mittwoch. Kanadier spotten im Netz über US-Alarmismus. Kanada ruft bei 60 cm Schneefall eben nicht gleich den Notstand aus. Russland auch nicht, ebenso wenig wie der Allgäu. Ja, das war das Foto im Schneesturm. Kanzlerin im Schneesturm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundeskanzlerin von einem entsprungenen Schneepflug getötet wird, ist höher als die ihres Sturzes. Um zu dieser Einschätzung zu kommen, muss man gar nicht erst viel von Politik verstehen. Die Kenntnis der Grundrechenarten genügt. Kanzlerinnen und Kanzler müssen von einer Mehrheit im Parlament gewählt werden. Das gesunde Volksempfinden alleine reicht nicht zum Regieren. Nicht einmal dann, wenn eine neue Partei in Umfragen 10% hinter sich vereinen kann. Also fast die gesamte Bevölkerung, bis auf den Rest von 90%. Die Taz ist hier sehr ironisch. Teile der Union legen es Merkel zur Last, dass sie mit der AfD jemanden rechts etablieren lässt. Aber Erbitterung verändert keine Kräfteverhältnisse und für einen Putsch, der dem rechten Rand gefallen soll, gibt es im Bundestag derzeit keine Mehrheit. Soweit die Taz zum Thema Kanzlerinnensturz. Die sieht das also als nicht sehr wahrscheinlich. Im Spiegel gerade klang das doch recht dramatisch, viel dramatischer. Dann gibt es eine SOKO, eine Sonderkommission zum Thema Handgranatenanschlag in Villingen-Schwetzingen. Hieß es nicht Sonderkommando? SOKO, Sonderkommission, Container. Vale. Kommando wäre ja, wenn die etwas machen, aber eine Kommission untersucht erstmal nur. Die SOKO-Container tagt im vierten Stock des Polizeireviers Villingen, ein trostloser Name in einer trostlosen Gegend, ist bei euch da unten, Werner. Die Erstaufnahmestelle, über deren Zaun in der Nacht zum Freitag eine Handgranate flog, ist nur 350 Meter entfernt. Die Straßen sind leer, das Gelände beidseitig abgezäumt durch Polizeiautos und schmutzige Schneereste. Die Spurensicherung ist noch bei der Arbeit. Da tut sich also etwas, mal sehen. Wir wissen ja nun, dass rechtsradikale Hintergrundkriminalität eigentlich zugedeckt wird. Denken wir an die NSU-Mordserie in Deutschland, wo besonders die Kölner Polizei eine unrühmliche Rolle spielte. Und das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir beenden hier erst einmal den Katastrophenblock, machen ein bisschen Musik und danach gibt's noch zum Ende der Sendung einiges an Kultur. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Aber ist alles voll gut. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Filmvorstellungen. Sehr spannend, der Film Suffragette. Wahlrecht für Frauen, es liegt in eurer Hand. Das will keiner hören, Süße. Manche von uns schon, also halt deine blöde Klappe. 1903 gründete Emmeline Pankhurst, dargestellt von Meryl Streep, in Großbritannien die Women's Social and Political Union, eine bürgerliche Frauenbewegung, die in den folgenden Jahren sowohl durch passiven Widerstand als auch durch öffentliche Proteste bis hin zu Hungerstreiks auf sich aufmerksam machte. Widersetzen wir uns der Regierung. Wahlrecht für Frauen! Neben dem Wahlrecht kämpfte sie für die allgemeine Gleichstellung der Frau und für heute so selbstverständliche Dinge wie das Rauchen in der Öffentlichkeit. Naja, so selbstverständlich ist das heute nicht mehr, aber immerhin, dafür wurde auch gekämpft. Die sogenannten Suffragetten waren teilweise gezwungen, in den Untergrund zu gehen und ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem immer brutaler zugreifenden Staat zu führen. Es waren größtenteils Arbeiterfrauen, die festgestellt hatten, dass friedliche Proteste keinen Erfolg brachten. In ihrer Radikalisierung riskierten sie, alles zu verlieren. Ihre Arbeit, ihr Heim, ihre Kinder und sogar ihr Leben. Maud, dargestellt von Carey Mulligan, war eine dieser mutigen Frauen. Fesselnd wie ein Thriller erzählt Suffragette die spannende und inspirierende Geschichte ihres herzerreißenden Kampfes um Würde und Selbstbestimmung. Suffragette, Taten statt Worte. Sie arbeiten in der Glashauswäscherei? Ich bin da geboren. Teilzeitwäscherin mit 7, Vollzeit dann ab 12. Was würde das Wahlrecht für Sie bedeuten? Wahlrecht für Frauen, es liegt in eurer Hand. Das will keiner hören, Süße. Manche von uns schon, also halt deine blöde Klappe. Mein Leben lang war ich gehorsam. Hab getan, was Männer von mir wollten. Du bist eine Frau, meine Ehefrau. Das ist deine Bestimmung. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Unterschätzen Sie nicht die Kraft, die wir Frauen haben, um unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Widersetzen wir uns der Regierung. Wahlrecht für Frauen! Wir werden das Herz des Nachrichtenwesens treffen. Ich muss das Gesetz anwenden. Gesetze bedeuten mir nichts. Ich hatte bei der Gesetzgebung keine Stimme. Es ist ein Maß an Anarchie entstanden, das wir nicht länger dulden können. Bestrafen Sie die Verantwortlichen, so hart es nur eben geht. Nein! Sonny! Wir werden Sie aufhalten. Was wollen Sie denn tun? Uns alle einsperren? Wir sind in jedem Haus. Wir sind die Hälfte der Menschheit. Sie können uns nicht aufhalten. Wir Frauen wollen keine Gesetze brechen. Wir wollen Gesetze machen. Es gibt nur einen Weg vorwärts. Ich bin nicht mehr und nicht weniger wert als Sie. Wir werden siegen. Gib dich nie geschlagen. Hör niemals auf zu kämpfen. Suffragette läuft übrigens auch hier schon seit meines Wissens anderthalb Wochen in den Kinos in Deutschland ab 1. Februar überall zu sehen in den Kinos. Ein wichtiger, ein nötiger Film. Freundinnen, die den Film gesehen haben, sind hoch des Lobes. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wenn mir Leute und Freunde und Freundinnen sagen, dass sie den Film gesehen haben und er hat ihnen gefallen und ich vertraue auf ihr Wort, dann stelle ich den schon mal sehr lobend hier der Hörerschaft vor. Hast du etwas zum Thema Kino auf dem Plan? Ja, morgen Abend ist wieder eine Gelegenheit, billig, nicht, sondern umsonst ins Kino zu gehen. und wieder ein sehr empfehlenswerter Film in der enteigneten Bank, in El Bank Expropiat, in der Travesera de Gracia 181, morgen Abend um 7 Uhr, To Be or Not To Be, Ser o No Ser, Sein oder Nicht Sein, von Ernst Lubitsch. Wirklich sehr toller Film. Ich weiß nicht, wie man den klassifizieren soll. Eine Komödie, aber eine sehr hintergründige, scharfsinnige, intelligente Komödie. Da geht es um eine Theatergruppe in Polen, in Warschau, noch vor Ausbruch des Krieges, vor 1939. Diese Theatergruppe, die probt da und spielt eine antifaschistische Komödie. Und weil dann die Regierung Angst hatte, dass da Hitler-Deutschland verärgert sein könnte, haben sie das abgesetzt vom Programm. Und haben dann Shakespeare gespielt, Hamlet, ne? Und also sehr schön, ja, dann ich will nicht nichts weiter dazu sagen, aber was dann zum Einsatz kommt, sind eben auch die Uniformen der deutschen Soldaten und der Nazis, die sie schon in ihrer ursprünglich geplanten Komödie zum Einsatz bringen wollten, und die werden dann jetzt nach Ausbruch des Krieges dann von ihnen tatsächlich eingesetzt, um den deutschen Invasoren irgendwie Probleme zu machen. Also wirklich sehr empfehlenswert, morgen Abend um 7 Uhr in der enteigneten Bank. Ernst Lubitsch von 1942, Sein oder Nichtsein. Hallo, hier spricht Tura. Würden Sie mir bitte ein Käse- und ein Wurstbrot nach oben schicken und ein Bier? Aber sofort bitte, danke. Das Publikum ist heute etwas lau. Bei mir nicht. Ja, ich weiß, ich war heute sicher miserabel. Das bin ich immer, wenn wir uns streiten. Sag was Nettes. Ach, du Schwindler. Ich habe deine Szene mit Polonius mit angesehen. Du warst so gut wie noch nie. Ich würde dir sofort einen Kuss geben, aber ich habe Angst um mein Make-up. Ach, Schätzchen. Übrigens warst du heute Morgen im Recht. Ich war so fertig nach der Probe. Ich war auch noch bei Dobosch, um ihm zu sagen, dass dein Name an erster Stelle auf den Plakaten stehen muss. Das hast du getan. Oh, das finde ich süß von dir, aber es ist mir ja so gleichgültig. Das meinte Dobosch auch, deswegen haben wir es dann gelassen. Habe ich zufällig gefunden, einer meiner Lieblingsszenen aus dem Film Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch. Also der da gerade gesprochen hat, der Tura, Josef Tura, das ist der Hauptdarsteller da in dem Film. Hast du nicht auch noch irgendwo den Gestapo-Chef, den Gruppenführer Erhard und seinen Adjutanten Schulz? Nee, Moment, kann ich jetzt die nicht improvisieren und suchen. Ein anderer Film, das ist übrigens interessant, dieser Film, du hast versucht, den zu klassifizieren. Man könnte ihn als politische Satire einordnen. Für seine Zeit sehr, sehr weit entwickelt, mit einem flotten Ton. Die Dialoge sind natürlich klasse, göttlich. Solche Dialoge heute zu schreiben, bedarf einer großen Meisterschaft. Damals, Leuten wie Lubitsch und Wilder, flossen die so aus der Feder. Ein anderer Film, der ein Jubiläum hat, und zwar am 28.01., vor zwei Tagen, 1944, war die Feuerzangenbowle. Eine Uraufführung mitten im Bombenhagel im untergehenden Dritten Reich. Also eine Leistung. Es gibt nur wenige Filme, noch dazu solche, die aus der Uferproduktion des Dritten Reiches stammen, die noch nach Jahrzehnten einen solchen Kultstatus haben wie die Pinela-Komödie nach dem Roman von Heinrich Spörl. Aus einem launigen Altherrenabend bei Feuerzangenbowle entsteht die Idee, dass ein Schriftsteller sich als Oberschüler ausgibt und mit seinen Streichen die Schule aufmischt. Der Schauspieler Heinz Rühmann, der lebte von 1902 bis 1994, verkörpert mit jugendlichem Charme den Schüler Hans Pfeiffer mit 3 F, eins vor dem Ei, 2 hinter dem Ei. Die Penne alten Stils wird weniger als strenge Zuchtanstalt, denn als Ansammlung schrulliger Käuze vorgeführt, etwa der distinguierte Erich Ponto als Professor Schnauz. Sie sind recht albern, setzen Sie sich. Tausendmal zitiert, oder Paul Henkels als schusselig gemütlicher Professor Bömmel. Vor diesen Dampfmaschinen, da stellen wir uns jetzt mal ganz dumm. Um die Uraufführung am 28. Januar 1944, ein Tag nach einem schweren nächtlichen Bombenangriff auf Berlin, bei Hitler und Goebbels durchzusetzen, fuhr Rühmann persönlich in die Wolfschanze. NS-Erziehungsminister Bernhard Rust wollte den Film nämlich zunächst verbieten lassen, da er angeblich die Autorität der Schule untergrabe. Gut, also eine Leistung, so einen Film im Dritten Reich überhaupt, wie soll man sagen, durchzusetzen. Immer wieder ein prickelndes Gefühl, sag ich mal, ne? Oh, wie war das schön! Das sind ja Zuschauer, die immer wieder die Feuerzangenbowle sich ansehen. Die genießt, wie gesagt, Kultstatus. Aha, heute haben wir einen Film, eine Feuerzangenbowle. Was ist ein Feuerzangenbowle? Da stellen wir uns ganz dumm und sagen so. Was ist eigentlich das Besondere an dem Film, der Feuerzangenbowle? In dem von mir verfassten Buch, die Begutachtung des Tonfilms, die Feuerzangenbowle. Was wir hier haben, ist natürlich ein Parodietrailer über die Feuerzangenbowle. Da gibt's allerlei zu lachen im Physikunterricht und, wie gesagt, die schrulligen Lehrer, einige davon kann man vielleicht wiedererkennen. Ich weiß nicht, wer deine Lehrer waren, aber wir hatten einige Exemplare, die den Feuerzangenbowlen-Typen doch recht ähnlich waren. Ja, meine Lehrer waren so, also damals im Gymnasium, die haben uns auch Heinz Rühmann-Filme gezeigt. Ja? Also Feuerzangenbowle oder Ein Mann geht durch die Wand. Und von heute aus gesehen hat man dann natürlich zweispältige Gefühle, ne? Und die Lehrergeneration war ja die gleiche Generation wie Rühmann selber und viele davon waren eben Nazis oder hatten keine großen Probleme mit dem damaligen Regime, genauso wie Rühmann selber auch nicht, ne? Aber wie gesagt, also einige von seinen Filmen waren eben noch vorzeigbar in 50er Jahren. Aber wenn es um Kultfilm geht, Kultfilm, da ziehe ich dann vor, zum Beispiel Rocky Horror Picture Show und sowas und nicht unbedingt die Feuerzangenbowle. Feuerzangenbowle ist eine der lustigsten und verrücktesten Satiren, die das deutsche Kino produziert hat. Man muss vielleicht dazu sagen, leider unter den Bedingungen, unter denen sie geschaffen wurde. Aber wie viel Talent, wie viel Kraft, wie viel gute Laune wurde da, könnte man fast sagen, schon vergeudet in den Bombennächten im Zweiten Weltkrieg. Das war dieses berühmte Lied, wo der Musiklehrer die Klasse dirigiert und die singen da in den schrägsten und falschesten Tönen, die man sich vorstellen kann. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Werner, ein schönes Wochenende. Gleichfalls und dann eben bis nächste Woche. Bis nächste Woche, alles Gute. Vergessen wir nicht und vergessen Sie nicht, heute Abend große Kontrabanda-Fete. Heute Samstag, 30. Januar 2016. Wenn Sie die Sendung nächste Woche hören, ist natürlich schon alles vorbei und alles vergangen. Wir werden dann aber nachberichten. Ich werde also heute auf der Fete, heute Abend, eine kleine Reportage zusammenstellen über alles, was rund um die 25 Jahre Contrabanda zu sagen, zu berichten und zu vermelden und zu feiern ist. Ab 21 Uhr geht's los im Ateneo L'Armonia de San Andreu. Das ist in der Carrer de San Adrià 20, also in der San Adrià Straße 20, Fabra y Coats. Industrias Orsini. Ich habe mir die im Internet mal angehört. So eine Art Schreibpunk-mäßige Gruppe. Malvecino und DJ Scapia. Der Eintritt ist frei. Und mit dem Bier unterstützen Sie, mit dem Bierkauf unterstützen Sie natürlich unsere Radiomacher und unser freies Radio Contrabanda FM. Ich selbst hergestellt habe, mit in den Chemieunterricht, damit jeder sich von dem Wohlgeschmack des Getränkes überzeugt. Vorsicht, jeder noch einen winzigen Schluck. Jeder noch einen winzigen Schluck. Meine Damen und Herren, ein schönes Wochenende. Wenn Sie wollen, kommen Sie zur Fete. Wenn nicht, machen Sie etwas anderes Schönes. Werden Sie glücklich. Tschüss, agur, adeu. Bärenhaut. Was ist denn los, Ackermann? Gar nichts. Mir ist nur so komisch im Kopf. Wenn Ihnen komisch im Kopf ist, setzen Sie sich mal hin. Pfeife, fahren Sie fort. Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Pfeife! Es gibt Menschen, die reden mit sich selbst und kriegen dafür sogar Geld. Habe ich alles schon erlebt und die Musik lauter gedreht und das Morgenrot blinzelt durch die Jalousie. Auch ich habe Bücher mit gestörten Gefühlen vollgeschrieben. Ich weiß, ich bin dein. Ich weiß, du könntest immer sein. Du, ich denk mir, seit einer Weile scheitern, das kann ich auch alleine. Komm mir ganz nah, sag einfach ja. Und glaub mir, ich will, dass du dich willst. Ich will, dass du dich willst. Es gibt Menschen, die müssten um was kämpfen. Die haben bloß keinen Bock, nur so zu tun, als ob. Hab ich alles schon verdreht, oh ja. Und nicht gewusst, wie es weitergeht. Hör, der Abendwind weht durch die Straßen, in denen wir eigentlich ganz glücklich sind. Ganz glücklich sind. Ich weiß, ich bin da. Ich weiß, so können's immer sein. So, ich denk mir, seit einer Weile scheitern. das kann ich auch alleine. Komm mir ganz nah, sag einfach ja. Saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.